Es gab einmal eine Zeit, in der man beim Wort Rezension nicht sofort an Online-Versandhändler dachte. Eine Zeit, in der es keine Sternchen für ein Buch gab, weil man es voll spannend oder geil fand. Wir können jetzt gemeinsam in den Abgesang auf die Kultur und das Abendland einstimmen. Oder aber wir schauen genau hin und stellen die Frage, ob Literaturkritik überhaupt noch zeitgemäß ist. Wie so oft scheint die Antwort auf die Frage, was ist Literaturkritik, sonnenklar, und wie so oft ist sie das nicht. Denn die Literaturkritik als solche lässt sich nur schwer eingrenzen. Schauen wir uns hierfür den Versuch der Wikipedia an, dieses breite Feld abzustecken. Darin heißt es, die Literaturkritik oder Literaturbesprechung als Feld der Literaturdiskussion macht es sich anhand von Rezensionen zur Aufgabe, Werke der Literatur zu bewerten und einzuordnen. Die Literaturkritik kann also nicht mit Rezensionen gleichgesetzt werden. Und ein weiterer Satz aus der Wikipedia-Definition sollte uns aufmerken lassen. Literaturkritiker bzw. Rezensenten literarischer Werke sehen sich häufig als im Dienst des Publikums und oder der Literatur stehend und bewerten die Werke im Hinblick auf implizite oder explizite Kriterien, die gegebenenfalls wie in der Literaturwissenschaft auch mit Verweisen auf entsprechende Literaturtheorien argumentieren. Entwirren wir dieses Satzmonster, dann erhalten wir folgende Erkenntnisse. Literaturkritiker sind Dienstleister. Dem Selbstverständnis nach schreiben Literaturkritiker für jemanden. Sie machen das nicht aus Jux und Dollerei, sondern wollen eine bestimmte Zielgruppe erreichen, die Leser. Sie bewerten Bücher und geben diese Bewertungen weiter. Dabei sind ihre Qualifikationen dafür unterschiedlich. Die einen schreiben selbst und wissen daher, wie Autoren arbeiten. Die anderen arbeiten im Verlag und wieder andere haben keinen beruflichen Hintergrund im Literaturbetrieb, sondern womöglich einen journalistischen. Mischformen treten häufig auf. Es ist also auch eine Frage der Perspektive, wie ein Literaturkritiker arbeitet. Die Kriterien sind verschieden. Das deckt sich mit der Erkenntnis, dass Literaturkritiker die unterschiedlichsten Hintergründe haben. Eine Literaturkritik nach literaturtheoretischem, also wissenschaftlichem Ansatz, drückt sich natürlich anders aus als eine Kritik, die sich zum Beispiel auf den Unterhaltungswert eines Buches konzentriert. Entscheidend ist auch der persönliche Hintergrund des Literaturkritikers, seine Biografie. Welche Bildung hat er? Woher kommt er? Welchen kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Einflüssen war und ist er ausgesetzt? Kurzum, es geht um die Lebensgeschichte des Literaturkritikers. Eine Autorität, die verzweifelt eingefordert wird, ist eine sehr schwache Autorität. Wie es besser geht, zeigt die Autorität durch Kompetenz. Erich Fromm hat dieses Prinzip und seine positiven Auswirkungen treffend in seinem Meisterwerk Haben oder Sein beschrieben. Literaturkritiker demontieren sich hingegen selbst, wenn sie ihre Bedeutsamkeit verzweifelt betonen. In Zeiten des Digital Detox fürchten sie, ihre Bedeutung im gesellschaftlichen Diskurs nicht wiederherstellen zu können. Denn dass Literaturkritiker seit der Vernetzung massiv an Einfluss verloren haben, dürfte jedem klar sein. Für die meisten Leser sind eben doch die Sternchenbewertungen der Online-Portale entscheidender für den Kauf eines Buches als behäbige Feuilleton-Artikel. Womit wir beim nächsten Problem angelangt wären. Die klassischen Medienhäuser haben es nicht leicht. Erst machten ihnen die Online-Magazine Konkurrenz und jetzt kommen auch noch diese dahergelaufenen Blogger, die meinen, eine Meinung zu Büchern abgeben zu dürfen. Und das auch noch ohne literaturwissenschaftliche Bildung. Skandalös. Und was sind jetzt schon wieder Bookhauls? Klingt jedenfalls zum Davonrennen. Die Zeiten des Wissensmonopols sind vorbei. Jeder kann seine persönliche Literaturkritik im Netz veröffentlichen. Zugegeben, das hat Nachteile. Wenn Hinz und Kunz in Blogs und Vlogs plappern können, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, wird das Angebot ziemlich unübersichtlich. Das ist jedoch allemal besser, als das Revier der Literaturkritik einigen wenigen Erlauchten zu überlassen. Ist ein Konkurrenzdenken zwischen Bloggern und Literaturkritikern des Feuilleton sinnvoll? Sicherlich nicht. Viel schlauer wäre es doch, die Potenziale beider Strömungen zu sehen. Verlage haben das erkannt und bezirzen zunehmend die Digital Natives. Dass diese noch recht naiv statt native mit diesem Business umgehen, ist weitaus problematischer als die Tatsache, dass die klassische Literaturkritik in den Hintergrund gerückt ist. Was bedeutet das für die Zukunft? Es könnte sein, dass eine Versöhnung erfolgt. Ein stilles, besser noch ein offizielles Agreement zwischen der klassischen Zunft und den Kritikern mit Selfie-Stick, Instagram-Account und IKEA-Regalen im Hintergrund des Videos. Muss aber auch nicht sein, denn die meisten Vlogger nerven gewaltig mit ihrem Versuch, Authentizität zum Zweck der Selbstvermarktung vorzugaukeln. Die Literaturkritik hat sich von den Druckerpressen ins Netz verlagert. Das ist alles andere als eine schlechte Entwicklung, wenn man sich vergegenwärtigt, welcher Schund zum Teil in den Zeitungen gefeiert wird. Ich erinnere da nur an feuchte Gebiete und einen unterbelichteten Sprechgesangskünstler. Zur eigenen Meinungsbildung ist es enorm hilfreich, auch ein paar wirklich kritische Töne dazu zu finden. Das macht die Literaturkritik schließlich aus.